mit dem Multi-Instrumentalisten David Lindley und der spielt hier Lab-Stil-Gitarre. Dean heißt dieser Song, zu finden auf dem Terry Reid-Album River von 1973. Der Song handelt von den Wandlungen einer seiner amerikanischen Freundinnen, Jenny Dean. Girl with a heart that keeps on changing, girl with a mind that's moving on. Der Song war damals etwa 3 Jahre alt, also als er erschien auf der Platte. Live hatte Terry Reid ihn schon im Sommer 1970 gespielt, dokumentiert auf einem Mitschnitt seines Auftritts beim damaligen Isle of Wight Festival. Platten hatte Terry Reid 1970 bis 1972 nicht veröffentlichen können. Unstimmigkeiten zwischen ihm und Produzent Mickey Most waren die Ursache. Reid wollte mehr künstlerische Freiheit und Kontrolle. Schließlich streikte er nach 2 LPs, obwohl der Deal mit Most noch 3 weitere Alben vorsah. Most beharrte auf seiner Richtlinienkompetenz mit dem bekannten Endresultat, dass von Reid nach vielversprechendem Karrierestart erstmal keine Platten erschienen. Ahmet Ertegun von Atlantic Records konnte Mickey Most schließlich überzeugen, es gut sein zu lassen. Im Frühjahr 73 erschien dann Terry Reids LP The River. Terry Reid war damals 23 Jahre alt. Nicht überraschend bei jemandem, der Fan von sowohl Otis Redding als auch Scott Walker ist, hat Terry Reid ganz unterschiedliche musikalische Interessen. Der nächste Song erschien im August 1969 auf seinem 2. Album. Der Song heißt July. Thought that in July that we could buy the months in May and the time for the lines I could make. Sun and sea and spray is where you lay so peacefully like a stone. Sown by land and sea, red from red to brown, from brown to gold. Now to view, still the sun is beating down onto your body, like the sun rose out the dew. Oh, if we ever meet again, I won't be sorry, won't even worry, won't even care. Just as long as you can make it out, you'll be there. Oh, that's you're the one I love. fared better wearing a sweater. Five would look better than I do today. She would deploy me, don't stop me, stare in the door. We come out to play with me, then I will show you the ways of the sea. Have you got time for me now? Oh, gotta follow me. Followed the daughter of retreating water. Walked out the water and I caught hold of the hand pulling me under. My ears fell with thunder like a peal of bells falling out of the sky. Something peculiar I do spy. The thing was in her life. I would feel better than I do today. Ignore me, stand in the doorway. Come about to play with me, then I will show you the ways of the sea. Follow me, I will show you the ways of the sea. Play a hand or maybe more. Pay your money at the door. If you want to make yourself a rich old lady, listen as the master calls in your dusty finger holes. Why is it you want to be a rich old lady? Please don't fall for greed. All that you need is someone to make a part of what you got. Why is it you want to be a rich old lady? Now you're only 92. What can money do for you? Why is it you want to be a rich old lady? Chameleon. Das war eine Trilogie mit drei selbstgeschriebenen Songs aus den Jahren 1968 und 69. Los ging's mit der Ballade July von LP Nummer 2, die schlicht Terry Reid heißt. Dass Terry Reid Antennen für ganz unterschiedliche Musik hatte, zeigte sich schon früh. Er war zum Beispiel mit dem zeitweise in England lebenden brasilianischen Exilanten Gilberto Gil befreundet. Im zweiten Song der Trilogie gab es dann auch Anklänge an lateinamerikanische Musik zu hören und ansonsten Melodien und Klangfarben, wie man sie vielleicht als aus Songs der Hollies kennt. Sweater heißt die Nummer, ein Track von Terry Reeds erster LP, Bang Bang, Your Terry Reid. Song Nummer 3 hatte dann etwas von britischer Music Hall. Der Song über eine Rich Old Lady wurde im November 1968 aufgenommen, aber erst vor 4 Jahren auf einer Doppel-CD veröffentlicht. Mitte oder Ende des Jahres 1968 hatte Terry Reid von Jimmy Page den Sängerposten bei den zukünftigen Led Zeppelin angeboten bekommen. Reid sagte ab und empfahl Page dafür Robert Plant als Sänger und obendrein noch John Bonham als Drummer. Terry Reid wurde in Mittelengland in dem kleinen Ort Holywell bei Huntingdon geboren, im November 1949. Seine Mutter arbeitete als Obstpflückerin. Als Terry Reid etwa 5 Jahre alt war, sang er schon so gut, dass seine Mutter ihn mit zur Arbeit nahm, ihn auf eine Kiste stellte und er sang dann zur Unterhaltung der Arbeiterinnen die Hits des Tages. Talentwettbewerbe in diversen Lokalitäten folgten. Mit 12 stieg er als Sänger und Gitarrist bei einer Schulband ein, deren Mitglieder alle schon 5 oder 6 Jahre älter waren. 15 war er dann, als er ein Angebot des Bandleaders und Drummers Peter Jay bekam. Reid schmiss die Schule und trat den Jaywalkers bei. In den Jahren 65 und 66 tourte diese Band ohne Unterlass. Die prestigeträchtigste Tour fand im Herbst 1966 statt. Peter Jays Jaywalkers und Ike und Tina Turner bestritten damals das Vorprogramm bei einer England-Tour der Rolling Stones. Erste Plattenaufnahmen der Jaywalkers mit Terry Reid folgten, von Hollys Mitglied Graham Nash deutlich gelobbyt bei EMI Records. Terry Reid verließ die Band dann aber und machte Solo weiter unter eigenem Namen und mit einem eigenen Power-Trio. 1968 trat Mickey Most auf den Plan und die A-Seite von Terry Reids erster Solo-Single war eine Bombast-Ballade. Mickey Most hatte wohl vor, das damalige Hit-Rezept von Long John Baldry zu imitieren. Singen kann Terry Reid natürlich alles und auch gut. Überzeugender war aber die B-Seite der ersten Solo-Single von Terry Reid, ein selbstkomponierter Song Fires Alive. Als Terry Reid diesen Song aufnimmt, Anfang April 68, ist er 18 Jahre alt. So don't contrive, it's in your eyes. Eyes and eyes. Heat that's in it burns a minute in my lazy glow. My eyelids have given in the fight. Cease to burn, so don't contrive. It's in your eyes. The fire's alive. Don't you feel sleepy too? So don't contrive. It's in your eyes. The fire's alive. Das waren zwei Eigenkompositionen von Terry Reid aus dem Jahr 1968. Los ging's mit Fires Alive, der B-Seite von Terry Reids erster Solo-Single, und danach gab's eine der mitreißendsten Nummern von Terry Reids erster Solo-LP. Tinker Tailor heißt der Song. Der 19-jährige Terry Reid war aber mit dem ersten Album unzufrieden. Es war nämlich unfertig. Er hatte ja erst die Guide-Vocals aufgenommen, also Gesangstakes, die die Richtung anzeigen sollten, in der der Gesang gehen sollte. Mickey Most wollte die Platte aber schnell in den USA veröffentlichen, also erschien sie in dieser unfertigen Form. Andere Sänger würden wer weiß was drum geben, so überzeugend zu klingen wie Terry Reid bei Probeaufnahmen. Die erste Soloplatte war mit Terry Reids Liveband eingespielt worden, einem untypischen Power-Trio. Einen Bassisten gab's nicht, wie bei den Doors, übernahm der Keyboarder die Bassparts mit der linken Hand. Bill Bonham heißt er. Drummer war Keith Webb und Terry Reid sang, spielte Gitarre und trug etliche eigene Songs zur LP bei. Der Rest waren inspirierte Coverversionen. We'll be right back. to be near you, what more can you say? Terry Reid geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade eine zweite Terry Reid-Trilogie mit Songs, die er 1968 und 69 aufgenommen hat. Zu Beginn und Ende gab's zwei Songs von Donovan. Der erste heißt Season of the Witch, eine Nummer, die damals nicht nur Terry Reid und Kollegen zum Improvisieren anregte. Auf Al Coopers Super Session-Album war der Song zu hören und auch Julie Driscoll, Brian Organ, The Trinity spielten eine prima Version davon ein. Bei der Auswahl der Donovan-Songs könnte eine Rolle gespielt haben, dass Terry Reids Produzent Mickey Most auch Donovan unter Vertrag hatte. Season of the Witch erschien auf Terry Reids erstem Soloalbum Ende 1968. Der zweite Donovan-Song, der gerade zu hören war, heißt Super Lungs, My Supergirl. Die Coverversion von Terry Reid war die Eröffnungsnummer seiner zweiten Solo-LP aus dem Jahr 1969. Inzwischen drin gab es ein kleines Juwel, das während der Aufnahmen zur ersten LP entstanden war, aber erst vor 4 Jahren veröffentlicht wurde. Summer Sequence heißt der zarte Song mit Celesta. Alle Aufnahmen aus der Zeit bei Mickey Most und die frühen Jaywalkers Aufnahmen erschienen vor 4 Jahren zusammengefasst in einer Doppel-CD. Vorzüglich annotiert ist die Sammlung auch. Sie heißt Terry Reid Super Lungs. Es heißt, dass Terry Reid einen Song nie zweimal auf die gleiche Art und Weise singt. Hier sind 2 Versionen von ein und demselben Song, Speak Now or Forever Hold Your Peace. Oh, wonder when we're all you got left is just the guilt and the pride and the things that you'd hide, but sometimes lead out on one of these days. Some don't stay alive, but it surely must be a meaning somewhere. And all this somewhere must be somewhere. There must